Hier ist das deutsche Wien. Über Nacht ist es auch äußerlich wieder das geworden, was es in seinem Inneren, in seinem innersten Wesen trotz Not, Nebelung und Elend immer geblieben ist. Unser liebes, altes, unser kerndeutsches Wien. Das siegreiche Hakenkreuz flattert von allen öffentlichen und von allen privaten Gebäuden. Hunderttausende umsäumen die Ringstraße, Wiens schönste Straße. Seit Stunden marschiert die SA Wien durch die Straßen. Und auf ihrem Marschtritt klingt es wie ein Jubelruf: Zeit der Knechtschaft ist vorbei. Wir sprechen vom äußeren Burgtor und blicken über den Heldenplatz hinweg, auf dem die österreichische SA zu Tausenden aufmarschiert ist. Sehr selten ist das Braunhemd oder das schwarze Kleid der SS zu sehen. In den letzten Jahren, wo auch nur der Besitz eines derartigen Kleidungsstückes schon mit schweren Kerkerstrafen verbunden war, ist es verschwunden. Aber die SA, die das Braunhemd trägt, trägt auch die uralte Mütze der SA, die wir aus der Sturmzeit der Bewegung so gut kennen. Sonnenschein liegt über Wien und oben am Himmel fliegen die reichsdeutschen Geschwader über das Häusermeer von Wien. Und wenn wir nun hinunterblicken auf die vielen Tausende, die seit Stunden hier auf der Ringstraße stehen, diese Begeisterung, diese Befreiung, die aus den Gesichtern, aus den Augen leuchtet, anders ist diese Stadt geworden. Und wir kennen ja jedes einzelne dieser Gebäude. Und mit liebevollen Blick fassen wir die Konturen der Hofburg ab. Wir blicken hinüber zur Minoritenkirche und grüßt die Weiß, der weiße Turm der Votivkirche, der Doppelturm und dann das Rathaus, dessen Fronten heute mit den Hakenkreuzbannern geschmückt sind. Und darüber das herrliche Panorama, der Kahlenberg, der Leopoldsberg und die Waldkuppen des Wiener Waldes.